Crystal Junkies. Alle komplett gelähmt. Geschlagen von zwei Türken mit einem Schlagring, weil die mein Handy haben wollten und ich wollte ihm das nicht geben. Eine einzige Band C mit 14 hat gereicht, um Aisha abhängig zu machen.